Schön mal wieder bei euch zu sein. Hier ist Paper Jam, die Unruhe-Show mit dem Unruheherd. Mehr als froh bin ich darüber, dass es doch noch einige Klardenkende in Deutschland gibt, die Stoiber verhindert haben. Vielen Dank an euch. Allerdings zeigt das klare Ergebnis auch, dass da wohl noch einige gerne den erzkonservativen Stammtischpolitiker gehabt hätten. Das gefällt mir weniger, aber zum Glück hat das Gute bzw. das kleinere Übel gesiegt. Vielen Dank an euch nochmal. Leute, ich habe eigentlich Fieber, aber damit die Sendung pünktlich mit der nächsten PC-Action zu euch nach Hause kommt, habe ich mich dazu aufgerafft, die Show jetzt trotzdem aufzunehmen. Dafür verlange ich mindestens eine Gehaltserhöhung von 0 Euro auf, sagen wir, 1. So, das ist inzwischen die vierte Show und ich danke allen, die mir ihr Feedback zukommen ließen. Das könnt ihr auch gerne tun. Mail an studiofeedback@yahoo.de. Der Beat, den ihr gerade im Hintergrund hören könnt, ist übrigens von Bakary Beats und heißt Words for Life. Passend zu dem, was ich hier gerade laber. Gut und in Anspruch, der gerade durch diese wunderbare Moderation entstanden ist, wieder zu senken. Nicht, dass es zu viel wird. Gibt es hier Musik ohne Anspruch von der Band ohne Anspruch? Die Band, die uns den Punkrock in Paper Jam beschert hat. Die Band, die sogar PC Action Zottel Jo Hesse dazu bewegt. Das ist Telefon klingelt. Warte mal kurz. Ärzte. Einfach anrufen wir in der Sendung. Geht das? Anscheinend schon. Was wollte ich eigentlich sagen? Ja, sowieso mal zur PC-Action. Ihr seid ja wohl das geilste Mac weit und breit schon. Ihr seid die FHM der Spiele-Macs. Wunderbar. Und auch ein Hörer von uns ist vollends begeistert von euch und hat uns deshalb angerufen und hat Folgendes hinterlassen. Das ist keine Werbung. PC-Action rules. Ende. Aufmerksame Hörer haben gehört. Die Band und Anspruch lief im Hintergrund. Natürlich nur bei Paper Jam. So wie jetzt auch gleich. Und wie gesagt, die Band und Anspruch jetzt hier bei Paper Jam. Nehmt mir nicht übel, wenn ich etwas manchmal mit Satzhänger habe und was. Ich hab Fieber, ich darf das. Die Band und Anspruch mit Aufbruch. Ich bin der Schon wieder leer. Nur noch ein allerletztes. Paper Jam International Broadcasting. Ihr seid ein Brot, egal ob weiß, schwarz, körnig oder knusprig. Kommt zum Paper Jam International Broadcasting und gewinnt den goldenen Brotkasten. Paper Jam International Broadcasting. Powered by Schulkunsttower.de.VU. Das kennen wir schon. Hast ein Job, ein Kind und einen Hals, denn viel zu niedrig ist dein Lohn. Überlegst dir Sonntagabend, wie mach ich nur blau? Am Montagmorgen ist dein Arsch im Bus, in dem Magen ist es flau. Es steht dir bis hier, geht dir voll auf den Sack. Und täglich ein Gedanke dich packt, fahr ich woanders hin, häng herum und mach nur das, worauf ich Bock hab. Der Traum von einer geileren Welt. Doch leider ist noch immer das Geld der Schlüssel zum Erfolg. Einmal richtig abzusahnen, das Leben zu verplanen und mit den angenehmen, besonders bequemen, exotischen Ding. Kaum in den Traum hörst du die Wirklichkeit klingeln. Scheiße wach, scheiß Tag, scheiß Leben. Denke bloß nicht, es wird dir irgendetwas irgendwo sonst vorher was geschenkt, so mitgegeben. Man muss es sich erkämpfen, um es sich zu nehmen. Auf dem Weg durch die Straßen der Stadt, die langsam erhält und allmählich aus ihrem Trott erwacht. Vorbei an den Geschäften, die noch geschlossen sind, leere Blicke in den Menschen, die nicht mehr offen sind. Auf dem Weg durch die Straßen der Stadt, die langsam erhält und allmählich aus ihrem Trott erwacht. Vorbei an den Geschäften, die noch geschlossen sind, leere Blicke in den Menschen, die nicht mehr offen sind. Wie oft liegt man zu zweit, aber einsam im Bett, allein in seiner Welt, die so sehr gefällt und einen hält, fern von allen, um was ein so stinkt. Man wartet schon darauf, was der nächste Tag noch bringt. Was noch kommt, pump, mitten ins Gesicht, überraschend, unerwartet, spontan, einfach so wie es ist. Auch schon öfters war, es ist eine Frage der Zeit und man sagt sich, ich war doch schon mal da. Einmal unten keinen Pfennig, motiviert gleich null. Kennst du nichts, hast du nichts, bist du nichts, wie einfach für den, der dir dann auch noch in die Fresse grinst. Hast du was, bist du was und kriegst du auch noch mehr. Kohle hat schon ihren Reiz und Flair, frag doch einfach die, die es haben oder nicht. Leicht oder schwer, du hast noch immer Zweifel und du fragst mich wo? Dann schau dich einfach um, es geht einigen so. Auf dem Weg durch die Straßen der Stadt, die langsam erhält und allmählich aus ihrem Trott erwacht. Vorbei an den Geschäften, die noch geschlossen sind, leere Blicke in den Menschen, die nicht mehr offen sind. Auf dem Weg durch die Straßen der Stadt, die langsam erhält und allmählich aus ihrem Trott erwacht. Vorbei an den Geschäften, die noch geschlossen sind, leere Blicke in den Menschen, die nicht mehr offen sind. Vorbei an den Geschäften, die noch geschlossen sind, leere Blicke in den Menschen, die nicht mehr offen sind. Auf dem Weg durch die Straßen der Stadt, die langsam erhält und allmählich aus ihrem Trott erwacht. Vorbei an den Geschäften, die noch geschlossen sind, leere Blicke in den Menschen, die nicht mehr offen sind. OT mit den Straßen der Stadt bei Paper Jam, die Unruhe-Show mit dem Unruhe-Herd. Net Times, deine Internetseite und die Webseiten und Programme testet, sucht noch Mitarbeiter sowie Besucher. Also schaut doch mal vorbei, www.nettimes.de.VU. Und wenn ihr keinen Bock habt, euch das zu merken, dann checkt doch einfach unsere Webseite, www.paperjam.de.VU. So, und jetzt geht's gleich mal zur Werbung, dann haben wir es hinter uns. Und nach der Werbung, RSMC mit R-Chromosom. Die Hands rasten immer krasser aus, doch das ist nur die Reaktion auf euren Dreck, den ihr durch und durch in Italien. Jetzt in DVD Director's Cut, Ali McBeal, feinsinnige Gags. M-N-O-P-Q-O-O-P, Operation. Explosive Action. Ein rosa und ein lila Draht. Na komm, geh schon ab. Na also. Auch im US-Original schon. Hey Lady, my name is Ali McBeal. You can say you to me. Ali McBeal, der DVD Director's Cut, jetzt im Handel. Der Weech und der Unruheherz sind Dick Van Zacken in Boeing 69, der Bumsbomber nach Bangkok, bald in allen Kinos. Dick Van Zacken und die GDG, das dürft ihr nicht verpassen. Den Bumsbomber haben wir erfolgreich geklaut von Kiss FM. Du bist auf der Suche nach dem Sinn des Lebens? Check iSpiel.de. Eine Seite des Unruhe Networks, denn wir sind unruhig statt unmündig. www.unruhe.de. Die 6 Club 7 Cinema Party. Erst den neuen Dick Van Zacken schauen, dann zu uns kommen und abfeiern. Girls, die am 29. Februar Geburtstag bei uns feiern, 29 Filmzitate bringen können und Namensschilder im Youth-Style dabei haben, bekommen mein Freigetränk gratis. Außer offenen Getränke, kühlten Getränke, Flaschen, Dosen, Cocktails, Energy-Drinks und angebotenen alkoholischen Getränken. Garantiert nicht für die breite Masse, da ich Leute hasse. Die Posen ohne Klasse, doch ich lasse mich nicht von meinem Weg abdrängen. Bin lieber da bei Mike's Walken und bin meinen Kumpels und Zack. Meine Philosophie, Eiskopf, Nicken und Chatback. Und das mit den Levels und Delay hast du ja womöglich schon gehört und vielleicht noch verstanden. Doch eigentlich scheißegal, da wir täglich neue Burner landen. Hoffentlich kann auch ich eins Tage sagen, dass sie auf Platten warten, doch auf jeden weiter planten. Das heißt Marihuana konsumieren, danach muss halt trainieren. Darf den Zähltreppe zwar weiten und studieren, zudem andere Texte analysieren, dementsprechend loben oder kritisieren. Doch viel wichtiger als das ist selber als meditieren, um das Style zu perfektionieren und es so zu profilieren. Da will ich etwas kopieren, sondern sie viel mehr kassieren, bis sie endlich kapieren, realisieren es mit Worten perfekt, indem sie variieren und somit dementsprechend konsumieren. Also kommt doch her, macht sich schwer, ich bleibe fair, doch bin ich hier wie bald, so wie als Terz. Was geht ab, was geht ab, was geht ab, yo, Eid. Aus, doch das ist nur die Reaktion auf euren Dreck, die natürlich auf dich in die Tasche steckt, denn nahezu perfekt, wie von mir das Mike gecheckt, doch vom Rücken abgespeckt und der Weg war mir somit in Anschein einen Zwang am sich entgegenkommen, so bissig wie Lines versus Rap, Arme 1 und ich spielte ein Schuss auf keins, sondern ich gab mit Konzentration bis Perfektion am Mikrofon, zerbiegt die Dämpfestron, zwar noch krasser als Bänder auf Strom, Alter, dir fehlt das angebrochene Rap-Chromosom, monoton kann man meine Reime schon länger nicht mehr nennen, da sie nicht schon darauf brennen, sondern weg im Ziel von mir wegrennen, will sie mal in die Buschen vor der Show kennen und ansonsten danach flennen. Denn die Längen sind einfach prägend für die Konsequenz. Meine Tendenz in deren Richtung Bands, das und schickst ein Table Dance. Mal was geht denn ab, ich scheiß auf Trend, ich bin doch immer angesagt. Und das falsch aus der Menge ragt. Und so warte ich auf den Tag, an dem ich endlich richtig schicken kann. Denn dann komm ich ans Mic dran und rocks von Anfang bis Ende. Der Wurst steht in einem Taschenbuch, für meinen brauchst du mehr als 20 Spende. Jetzt kommt die Wende, der Gute im Zug steht und der Schlechte geht schnellstens in Renten. Was du hast, jetzt mein Stunt. Aldente, ey, wenn das nicht so geht, ist auch den Grund, warum ich den Scheiß über die Sende. Und das in einem Sandstrand. Das mag vielleicht am Land oder mir, das ertragt möglicherweise auch mangelnden Verstand. Doch was Zeilen anbelangt, haben sich immer mehr an ihn verbrannt. So entstand mein Tipp garantiert nicht ohne Grund, der mit offenem Mund lässt sich nicht nur besser sprechen, sondern auch vielleicht erblasen. Und jede meiner Phrasen ist so wert und wie Japanervasen. Wie der mit Schienen konsequent, wie das Einsetzen von Nervengasen. Wir sind zu tödlich, wir wüsten ohne lebenswichtige Oasen. Hinterlassen Schäden, wie gucken Spuren in den Nasen. Doch fuck ihr, Alter, wir mähen keinen Rasen, nur der Übergang ist nett. Denn deine Freundin hat doch Haare auf den Titten. Du bist aber abzukacken wie McDonalds Fritten. Mit deinen primitiven, bis dazu lächerlichen Sitten. Jetzt Menschen dich in Frankfurt besser nicht mehr blicken. Auch wenn deine Texte gar nicht vom Holzreste schicken, machst du dick, schneu den Dicken. Wenn du Talent hast, ist das geschenkt, wie das und lass regen. Doch wenn du mich chillen siehst, rauch ich diese Joints, sondern Harris und Dean und mein Kopf ist am Nicken. Dann würde ich dich bitten, dich lieber nicht mit mir zu unterhalten. Sonst bin ich schon dabei, dein Leben neu zu gestalten. Das heißt für mich, deine Weichen in den nächsten Abgrund umzuschalten. Leute, die ich diese Disse hier behalte, nicht weil sie sie waren, sondern angesprochen fühlen, will ich dazu bringen, in ihrem Gedächtnis rumzufühlen, um sie so gnadenlos mit der Wahrheit anzukühlen. RSMC mit R-Chromosom bei Paper Jam, der Ruhrshow. Hier, die Unruhe jetzt. Ihr hört Paper Jam, die Unruhe-Show mit dem Unruhe-Herd. www.paperjam.tv. So ist es. Unsere Hörer sind sehr musikalisch, das wissen wir. Aber für all die, die noch was lernen wollen, hat unser ein Anrufer sich Zeit genommen, uns zu zeigen, wie richtige Profis singen üben. Und bitte. Das ist ein Lied meines Idols, Chicky Chan, das ist cool. Und so nahm das Schicksal seinen Lauf. The mountain was you to me, thunder will roar. The sound wakes the universe, dragon will fall. Und dann hörten wir nur noch das. War das der Besen des Samiters? Sollte das etwa der Rhythmus sein? Oder war es nur ein einfacher epileptischer Anfall? Wir wussten es nicht. We touch the clouds, the tiger with me will ride. Our heart is one, I will ride at my side. Und dann fing er auch noch damit an, sich zu wiederholen. Bei uns das Ganze im Schnelldurchlauf. Magical rock, along with the tiger wings, dragon with us. Doch dann, ganz unerwartet, Waffenstillstand. Er gab auf. Das war mein Lied. Toll, ne? Tschüss. Unübertroffen auf jeden Fall. Für alle, die dieser Versuchung noch nicht gewachsen fühlen, ein paar Albumtipps. Die sich dieser Versuchung nicht gewachsen fühlen. Das Fieber, Kinder. Naja, gut, ich mach's auch sonst. Aber es ist halt so, weißt du? Ein paar dazu. Was wollte ich sagen? Ich wollte ein paar Albumtipps loswerden. Hört euch mal das neue Deichkind-Album an. Noch 5 Minuten Mutti. Das ist ziemlich abwechslungsreich. Hin und wieder Comedy-Einlagen. Und nicht alles so wie der Track Limit, so techno-mäßig, sondern schon meistens Hip-Hop. Und meistens auch Texte mit Inhalt, das freut einen natürlich. Auf jeden Fall mal irgendwo reinholen, es lohnt sich. Auch sehr geil wird sicher Piranhas Album Wurzel und Flügel. Das müsste ja eigentlich schon längst draußen sein, doch dadurch, dass Def Jam Germany dicht gemacht hat, tja. Besonders fies ist es ja, da Pü das schon mal erlebt hat. Das passiert jetzt zum zweiten Mal. Aber so wie es aussieht, wird es mit der Veröffentlichung der Scheibe noch dieses Jahr was. Immerhin. Das, was ich jetzt davon gehört habe, hat vollkommen überzeugt. Schaut mal auf www.piranha.net, könnt ihr euch 2 Tracks davon anhören und runterladen. Heute ist mir nichts anzufangen, sorry. Auch von dieser Seite habe ich den Track, den nächsten, der jetzt bei uns gespielt wird. Das erste Mal, dass wir einen kommerziellen Artist dabei haben. Er heißt Jetzt erst recht und hier rappt sich Piranha alles von der Seele, was jetzt mit Death Jam gelaufen ist. Jetzt hier bei Paper Jam. Piranha. Und jetzt erst recht. Eigentlich wollten wir unsere neuen Jingles ja einsingen. Doch nach einigen Versuchen. Paper Jam. Fresse! Kamen wir zu dem Schluss, dass wohl Singen doch nicht zu unseren Stärken gehört. Also auch weiterhin. Paper Jam, die Unruhe-Show mit dem Unruhe-Hit. Do it now. Yo, bei Def Jam. Na und? Jetzt hat ganz Deutschland was zu reden. Und ich geb euch noch mehr Input. Hier kommt Statements meiner Seele. Denn was hör ich da? Ich bin euch zu stark. Ich bin zu sehr ich selbst. Das passt grad nicht auf den Markt. Ihr wisst nicht, was ihr da sagt. Denn wer mich schlecht macht, macht mich stark. Mann, ich rap schon viel zu lange. Ich hab Rappen im Blut. Versuch nie mich aufzuhalten. Pass auf, ich bin viel zu gut. Ihr macht mir nicht fertig. Nein, echt, ich werd jetzt mal ehrlich. Denn ihr macht Fehler und merkt's nicht schmerzlich. Doch fürs Cash bedanke ich mich recht herzlich. Und mehr nicht, mein Herz brennt gefährlich. Und ich nehm das sehr persönlich. Ich bin böse und unmöglich, unnötig die Wahl zu verschönern, ich bin untröstlich. Aber da ich ja will, dass meine Platte erscheint, gebe ich nicht auf und setz mich dafür ein. Und wenn ihr das hier fühlt, checkt meinen Scheiß. Alter, jetzt erst recht, komm und pass mir das Mic. Ich träum nicht von Geld, ich träum nicht von Erfolg. Doch jedes Wort wird zu Gold, weil ich mein, was ich sag. Halt den Kopf immer hoch, denn das Leben ist hart, aber Deutschland so hasse, dass alle die anderen schlecht machen. Rap ist Gefühl, wie kann man dabei denn Recht haben? Ich hab nie angefangen, um irgendetwas zu erreichen, Mann. Ich habe nie gerappt, um Demobänder einzureichen. Ging vom Indie zum Major, zurück zum Indie. Noch Fragen, kenn das Biss und bin beim dritten Label innerhalb von 2 Jahren. Das ist mir nicht egal, doch ich hab damit nichts zu tun. Es tangiert mich peripher, was mich abfuckt, macht mir Mut. Ihr sagt, die Wirtschaft ist schuld, ich sag, uns geht es zu gut. Musik ist nur noch Politik und Rap verliert seinen Ruf. Ihr sagt, Rap ist tot, nein, Rap erholt sich von euch. Die Industrie will nix als Kohle und ist jetzt derbe enttäuscht. Ihr seid für mich nicht mehr da, ich handle das ganz mental. Ihr existiert einfach nicht mehr, selbst wenn ich schlaf. Ich hab euch niemals gekannt und ich erkenne euch nicht mehr. Ich hab die Schmerzen verbannt und tat das Schwert für dein Herz. Ich mach keine Scherzen, ich mein das alles ganz ernst. Eure Moves sind nicht nur wack, nein, sie sind einfach verkehrt. Aber da ich ja will, dass meine Platte erscheint, geb ich nicht auf und setz mich dafür ein. Pyrania am Start. Jetzt erst recht von Piranha. Genauso wie Pü war ja auch Philly MC bei Def Jam Germany. Auch bei ihm ist die Lage nicht ganz klar, was sein neues Album angeht. Doch dank unserer Nano Farana-Kollegen von Hotshit Radio gibt es trotzdem einen Weg, an das Album zu kommen. Und zwar könnt ihr auf www.hotshitradio.devu die Platte bestellen, was ich euch dringend nahelegen würde. Und wer schon mal reinhören will, kann sich den Track aufdrehen anhören, der bei Hardshit Radio 5 dabei ist. Ihr baut Burgen in fremden Sandkästen. Ihr formt Geschlechtsorgane aus Rettich. Ihr bastelt Erpresserbriefe aus Zeitung. Ey, ihr seid voll kreativ, oder? Kommt zu uns, kommt zum Unruhe Network. Lebt eure Kreativität auf unseren Websites, wenn unsere Radioshow aus. Ob ihr malt, schreibt, zeichnet, singt, was weiß ich. Schreibt uns eine Mail an studiofeedback@yahoo.de. Unruhe Network. Unruhig statt unmündig. So, Leute, ich muss noch was loswerden. Das geht's vor allem an die Frauen. Haha, mit euch habe ich sowieso noch eine Rechnung offen. Was hab ich euch in Folge 2 gefragt, hä? Ach ja, bei euch, liebe Hörer, weibliche Hörerschaft. Erklärt mir, warum ihr auf frauenfeindliche Texte so abfahrt. Okay, jetzt gibt's hier ein paar Randgruppen, die sich daran aufgehen können, aber wieso so viele? Bitte, ich möchte das verstehen. Schreibt alle mal an studiofeedback@yahoo.de und klärt mich auf. Und was kam von euch? Sage und schreibe. Trommelwirbel. Ey, voll spannend, oder jetzt? Nichts, überhaupt gar nichts. Tja, da seid ihr selbst schuld, da muss ich euch wohl mit diesen netten Damen vertreten. Jetzt erwartet ihr wahrscheinlich was wahnsinnig Lustiges, aber ich bin irgendwie viel zu müde, um irgendwas noch zu machen, also kein Bock. Das habt ihr jetzt davon. Und außerdem, ich finde Hosen ohne Hosentaschen am Arsch scheiße. Jetzt ist es raus. Ich hab's ja schon immer gesagt. Frauen gehören an den Unruheherd. Der Unruheherd bei Paper Jam. Kellerkind. Nur weil ich kreativ bin, nur weil ich schief bin und euch viel irgendwie kies bringe, wisst nicht wie tief ich bin. In der Scheiße drin spricht die Gossensprache. Ich bin ein dummes Kind, sagt mir jedenfalls indirekt, dass ihr spinnt, fahrt und ich bin Tag immer Gründe, euch dafür zu verabscheuen, dass mich daran erinnert, ich bin abgefuckt. Heiße DJ Lomix, aka Scheiße Mann, warum seid ihr Bitches? Warum seid ihr kleine Pussys, die nicht wissen, was für Kürzen ist? Ihr wollt Beef mit mir, ich liebe Stift und Papier. Unterschreibt hier, und ihr seid bald bei mir. Ihr seht die Quittung für eure Gier. Wer nennt mich jetzt noch Heller Kid? Nur weil ich aggressiv bin, nur weil mein Beat singt und euch hab, was der Bahn bringt, was jemand einen kennt. Wie man erfährt, wo man steht, welche Strecke man geht, bevor es sein Deck geht. Dass jemand auf dir zählt, wo man sein Laster ablegt, warum man sich erhebt und seine Wut entlegt. Was habt ihr als nächstes vor? Ich steh im Tor und ihr schießt aus vollem Rohr. Ich bin jetzt nicht der Kerl, den Fußball begeistert, den Autos begeistern, den Joggen begeistert. Ich bin der Typ, der die Kekse kickt, um euch zu dissen, um auf eure Meinung zu pissen. Drum scheiß ich drauf, ob ihr mich hasst oder nicht, denn ich hab die Sicht und sag's euch ins Gesicht. Was ihr jetzt seht, habe ich euch prophezeit. Und ihr dachtet immer, es ist noch lange nicht so weit. Doch die Zeit kehrt, ihr wisst doch, der Scheiß ändert sich. Und jetzt sind Feinde Freunde, und ihr seid meine Neunte. Ich versuche mit Kegeln zu zerstreuen, denn ich bin immer Pessimist und hab am Kegeln meine Freude. Scheiß Meinungen, die mich aussaugen, weil ich schau mit meinen Augen auf euch und hinter euch mit mir wie radioaktive Strahlung und eure Haut zerstäubt. Denn nur ich hab die Planung, was jemand einen will, wie man erfährt, wo man steht, welche Strecke man geht, und wo es sein Deck geht, was jemand auf dir zählt, wo man sein Laster ablegt, warum man sich erhebt und seine Wut entlegt. Extrem jung, aber deswegen nicht im Nachteil. Meine Beats sind fett mit Schwung, bei euch sind Herzen schlafen geil. Ich bin für euch schwierig, weil man nicht trafft, dass ich viel Zeit brauche, um der Scheiß schafft zu zeigen, was mich ausmacht. Ich mag es nicht, wenn man mich dauernd kritisiert in allem, was ich mache. Ich frage schon bei jedem Tag, ob ich Kasse schaffe. Ich fasse Hass in mir, in keinem Kassenbier steckt zu viel Energie. Ich spring vor Wut wie Szenerie und regeneriere mein ganzes Ich nochmal von vorn, muss lernen neu zu gehen und zu laufen, weil ich so drauf bin, dass ich öfters platze, weil jeder Mensch in meiner Welt eine Bitch und ein Spast ist. Ich muss lernen, mich zu benehmen und zu kontrollieren und zu ignorieren, dass jeder Mensch in meiner Welt eine Bitch und ein Spast ist. Bitch und ein Spast ist. Was jemand einen will, wie man erfährt, wo man steht, welche Strecke man geht, und wo es sein Deck geht. Was jemand auf dir sieht, wo man sein Laster ablegt, warum man sich erhebt und seine Wut entlegt. Ich weiß nicht mehr, wem man noch trauen kann, vertraue niemand. Eigentlich war zur Zeit alles cool, alles fett, meine Tracks in Mic Check, fresher Shit. Alle meinten ich rule, doch man sagte mir, das Ice Cube meinte, mein Repertoire sei schwul. Ich beziehe das nur auf Featuring und nehme das nicht zu ernst. Wem soll ich denn glauben, es ist das Schwerste. Denn jeder meint was anderes, jeder hat einen Kopf. Wieder mal stehe ich zwischen den Fronten. Das geht auf eure Konten, ich hab keine Zeit für die Scheiße, weil ich mir mit Texten den Kopf zerreiße. Trotzdem bin ich immer für ein Battle, damit eure Einträge Taten lecken. Dann könnt ihr euch nicht mehr anonym verstecken. Ich warte jetzt auf das Positive und die Liebe. Ich will wieder Props kriegen, ich bin für mich nur am Singen. Ich hab es euch doch beschrieben, die Welt ist grausam und wir bauen noch dran. Wo sind meine Leute? Wo sind meine Leute? Oh yeah. Yeah. Das geht raus an all die Leute, die für mich da waren. In den Zeiten. Ich bin. Yeah. Ich glaube, ihr wisst, wen ich mein. Maria. Come on. Cut it. Dass ihr hört, was ich zu sagen habe und versteht meine Frage nicht als Klage. Seid ihr da? Seht ihr mich? Zeigt ihr euer wahres Gesicht? Ich hab ne Pflicht und deshalb ist es wichtig, wer du bist. Für mich ist alles nur ein Schein, Freundschaft ist ne Illusion. Hey Papa, alles was ich habe, hab gespielt und hab verloren. Sag mir, wo sind meine Leute, die ich such, doch nicht finde. Am Ende stirbt man halt allein und das geht schneller als man denkt. Sag mir, wo sind meine Leute da draußen, die ich nicht sehe? Manchmal bete ich dafür, dass ihr mich endlich versteht. Sag mir, wo sind meine Leute da draußen, die ich vermisse? Ich würde sterben für die Freundschaft und ich weiß, ihr das wisst. Wo sind meine Leute da draußen, die ich nicht sehe? Manchmal bete ich dafür, dass ihr mich endlich versteht. Sag mir, wo sind meine Leute da draußen, die ich vermisse? Ich würde sterben für die Freundschaft und ich weiß, ihr das wisst. Täglich höre Stimmen, die mich fragen, wo sind deine Freunde? Ist schon schwierig zu erklären und zu sagen, dass meine Leute sich nicht melden unter Felgen liegen oder sich im Hut bekriegen. Manche gehen fort, um mit anderen zu siegen. Es ist so depressiv und kalt, da leid ist jeder Weg zu weit. Wir waren Freunde um die 15, 16 Jahre alt. Es ist halt so, die Wege ändern sich. Ich vermisse dich, mein Nigger. Jetzt hänge ich bei Junkies und Drogendealern. Alles, was ich wollte, war Respekt von dir. Jetzt sitz ich hier und schreibe Texte über Leid und Not, doch interessiert mich die Fakten. Und Fakt ist, ich bin allein. Hustle on my own, Mannschaft ist eine Illusion und alles andere ist Schein. Mein ist nein und dein ist mein, bis in die Ewigkeit. Wie hieß es noch gleich? Outlaw for life. Wo sind meine Leute da draußen, die ich nicht sehe? Manchmal bete ich dafür, dass sie mich endlich verstehen. Sag mir, wo sind meine Leute da draußen, die ich vermisse? Ich würde sterben für die Freundschaft und ich weiß, ihr das wisst. Wo sind meine Leute da draußen, die ich nicht sehe? Manchmal bete ich dafür, dass sie mich endlich verstehen. Sag mir, wo sind meine Leute da draußen, die ich vermisse? Ich würde sterben für die Freundschaft und ich weiß, ihr das wisst. Wir waren zwei, drei oder vier auf Gottes Weg. Ich kann nicht drüber reden, was wir taten und erlebten. Alles hat sich geändert für mich. Ist alles ohne Sinn. Ich danke euch, denn durch euch bin ich das, was ich heute bin. Ihr gab mir Leben, gerade deswegen ist es wichtig, euch zu sagen, dass ich immer noch hier bin und Gott, ich hab euch nicht verraten. Lasst mich raten in der Küche und gewinne Millionen. Doch ich brauch nichts außer Freundschaft, um zu leben. Nicht mal Drogen befriedigen mein Verlangen nach Liebe. Ich lauf durch Minenfelder, um zu beweisen, dass ich real bin. Egal ob ich verliere, seh ich es doch ein. Es kann nichts besser sein als die Freundschaft, Baby, lass es sein. Ich gebe zu, ich vermisse meine Leute all die Tage in den Straßen und bei mir oder dir. Seid ihr nicht mehr hier bei mir seid, trinke ich für euch, denke zurück an die Zeit, die wir hatten. Das Leben geht weiter, yeah. Doch das Leben geht weiter, yeah man, shit. Sag mir, wo sind meine Leute da draußen, die ich nicht seh? Manchmal bete ich dafür, dass sie mich endlich versteht. Wo sind meine Leute da draußen, die ich vermisse? Ich würde sterben für die Freundschaft, und ich weiß, ihr das wisst. Die ich nicht seh, manchmal bete ich dafür. Wo sind meine Leute da draußen? Ich würde sterben für die Freundschaft, und ich weiß, ihr das wisst. Die ich nicht seh, dass ihr mich endlich versteht. Die ich vermisse und ich weiß, dass ihr das wisst. Shit. Shut Bakary und für meine Leute und davor Lomax mit Weiß jemand einen Weg. Hey Birdcham, die Unruhe-Show mit dem Unruhe-Herd. Wir sind ja schon eher ein kleiner Sender, aber auch wir legen viel Wert auf Qualität und so ein Scheiß oder so. Naja, jedenfalls haben wir uns jetzt einen Profi besorgt, der uns ganz krass beurteilt hat. Und hier ist sein Fazit. Jo, ich habe mir jetzt mal eure Sendung reingezogen und habe festgestellt, irgendwie ist das alles ziemlich schwul irgendwie. Ach was, findest du Schätzchen? Styles, so Musik her geht schon einigermaßen, aber da fehlt irgendwie der Flow. Du hast ja so recht. Ich sag das den Kindern auch immer, aber sie wollen ja nicht hören. Check den Club, die Luft wird schwül. In diesem Track steckt mein Lebensgefühl. Mach dein Glas leer, ich mach meins voll. Schreib Protokoll in Dur oder Moll. Hör Hört ihr das an? Da ist wirklich nichts mehr zu retten. Und trotzdem haben die Perry Roman nächste Sendung dabei. Schlimm, schlimm. Und ich weiß nicht, das ist alles ein bisschen unprofessionell. Ja, dass sie sich überhaupt trauen, sowas zu machen, das ist denen noch nicht mal peinlich. Von anderen Folgen unterscheiden, werde ich das jetzt mal erklären. Es wird noch verplanter, es wird noch unprofessioneller und ihr werdet alle Spaß haben. Und ich hoffe, das hat ihr auch letztes Mal. Nein, okay, ein paar Patzer sind in Ordnung, manchmal auch ganz lustig. Hey, das finde ich jetzt voll okay von dir. Du bist halt echt ein wahrer Freund. Hey, wie ist das voll scheiße? Schüchtern. Danke an unseren neuen Freund und irgendwie Fetischist. Ruf uns bald wieder an, ja? Apropos Anja. Übrigens, apropos, habe ich letztes Mal zweimal falsch gesagt. Schlimm. Unprofessionell bis zum geht nicht mehr. 2 Stunden nachsitzen. Okay, was sagen wollte ich? Apropos Anja. Wer noch Bock hat, uns anzurufen? 040 605 6605 7353. Wir wollen eure Anrufe. Egal wie scheiße, egal wie professionell. Ruft uns an. Und um nochmal zu zeigen, wie weit gefächert unser Programm eigentlich ist, hier ist der Live-Audio-Stream aus dem Wildschweingehege im Heidepark Ost, gleich neben der A8 rechts. Der war nicht so gut. Wir danken DJ Radin und seiner Crew für diesen unvergesslichen Einblick in die Tierwelt. Und nun, wie jedes Mal, das Paper Jam Call Center. Ruft jetzt bei uns an und habt damit die Chance, in den nächsten Shows dabei zu sein. 040-605-6605-7353. Laut einfach, was euch gerade einfällt. 040-605-6605-7353. Oder per SMS an 0170-665-6928. Und dann die Nachricht mit folgenden Zeichen beginnen. Raute 7353 Raute. Ruft an, meldet euch per SMS oder schickt eine Mail an studiofeedback@yahoo.de. Das Paper Jam Call Center. Hey, du und Siri, ich sag dir eins. Bleib weg mit deiner dreckigjährigen von meiner Schwester, klar? Ey, sonst wirst du enden wie Baccarat auf Wiese. In Schlachthaus. Fisch. Hallo? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Center. Ruft jetzt bei uns an und habt damit die Chance, in den nächsten Shows dabei zu sein. 040-605-6605-7353. Laut einfach, was euch gerade einfällt. 040-605-6605-7353. Oder per SMS an 0170-665-6928. Und dann die Nachricht mit folgenden Zeichen beginnen. Raute 7353 Raute. Ruft an, meldet euch per SMS oder schickt eine Mail an studiofeedback@yahoo.de. Das Paper Jam Call Center. Unruhe Network. Unruhig statt unmündig. Sie ist Tina, na prima. Aber das Klima bei ihr zu Hause sah anders als rosig aus. Ihr Alter, der Walter, ein abgebrühter kalter Trinker und Stinker und immer nur am Zwinker mit den anderen Frauen. Und sie selbst am Verhauen, Stress abzubauen und wieder mal blau, die alte Sau. Der Zank macht sie krank und Gott sei Dank Tabletten im Schrank versteckt. Und die kommen korrekt, denkt sie und weiß es noch nicht, dass diese Pflicht niemals Licht in ihr Leben bringt und noch tiefer sinkt. Sie war auf einen Trip, mal ziemlich ausgebufft, jeden ausgenutzt und immer angesagt. Doch wehe wäre dich, wenn was und das weitergeht. Ihr Wille zu schwach, wahrscheinlich viele Wünsche, doch die Schläge trafen ihre Wege, die nahmen ihr Herz. Denn Schmerz ist kein Scherz, oh, es tat ihm leid, von Zeit zu Zeit nett. Was ist nur passiert, was hab ich nur gemacht? Verzeih verzeih mir doch bitte für das, was geschah. Was geschah? In der letzten Nacht, Tag ein, Tag aus. Sie will raus von zu Haus, einfach fort, weit weg an einen Ort zu zweit. Doch die Kohle ist knapp und der Wille zu schwach. Oh Tina, du tust mir leid. So gibt es viel zu viel von diesen Tagen. Keine Antwort und ständig nur Fragen, was es geht, wenn sich alles dreht. Ist das wirklich die Realität? So gibt es viel zu viel von diesen Tagen. Keine Antwort und ständig nur Fragen, was es geht, wenn sich alles dreht. Ist das wirklich die Realität? Und in der Nacht liegst du dann wach und denkst danach. Was ist nur geschehen? Tina, wann wirst du gehen? Und in der Nacht liegst du dann wach und denkst danach. Was ist nur geschehen? Tina, wann wirst du gehen? Er hieß Peter und später traf er mal die Tina. Lass er mal sehen, ich will dich ja verstehen. Ein guter Freund, ein guter Mensch, doch ist er es wirklich? Wirklich, die Zeit bringt die Antwort schnell. Wird sie jemals zugeben, was geschah? Es war doch so nah und klar. Oh ja. 10 nach 12, Mittag nicht gemacht. Überrascht beim Vernaschen und dann auch noch beim Haschen. Was geht ab? Wohl ertappt, er hat, was ich nicht hab. Walter staut nicht schlecht und versucht den Peter platt zu hauen. Es reicht, Tina kotzt es an. Denn mit der Zeit war sie fast schon zu nichts mehr bereit. In der Geschichte ein Grad zu hart. Und an irgendeinem Tag folgt vielleicht der letzte Schlag. So nimmt es seinen Lauf. Zusammen dann mit Peter entschlossen haut sie ab. Vater kommt nach Haus, Tina nicht da. Und alles was er sieht ist ihr Zimmer wie es vorher niemals war. Und es gibt viel von diesen Tagen. Gibt es viel zu viel von diesen Tagen. Keine Antwort und ständig nur Fragen, was es geht, wenn sich alles dreht. Ist das wirklich die Realität? So gibt es viel zu viel von diesen Tagen. Keine Antwort und ständig nur Fragen, was es geht, wenn sich alles dreht. Ist das wirklich die Realität? Und in der Nacht liegst du dann wach und denkst danach. Was ist nur geschehen? Tina, wann wirst du gehen? Und in der Nacht liegst du dann wach und denkst danach. Was ist nur geschehen? Tina, wann wirst du gehen? Wirst du gehen? OTI mit dem Track China, gewünscht von Danny aka 8ball, dem treuen Fan unserer Weltstadtmafia. Kommen wir nun zum Halt. Soeben erreicht uns die Meldung, dass der zurzeit in Liberty City rumlaufende Brandstifter zu einem Exklusivinterview bereit ist. Also hören wir uns mal an, was er zu sagen hat. Hallo, ich danke dir, dass du zu einem Exklusivinterview bereit bist. Geil, bin ich jetzt in der Sendung? Ja, das bist du. Geil. Freut mich, dass wir dir damit einen Gefallen tun konnten. Als Gegenleistung könntest du uns verraten, warum du ganz Liberty City in Angst und Schrecken versetzt mit deinen Brandanschlägen. Ja, ich finde eure Sendung echt hammerscharf, du. Geil. Ja, danke, aber ich hatte eigentlich eine andere Frage gestellt, ne? Geil. Ja, kannst du sonst noch irgendwas sagen? Vielleicht einen Hinweis auf den nächsten Anschlag? Also, ich wollte nur sagen, ich muss schnell machen, weil mein Therapeut kommt gleich. Und der will das schon, damit ich keine Häuser mehr anzünde. Und ich wollte jetzt nur mal schnell anrufen und euch sagen, ich finde euch total geil. Danke, ich hoffe, der kann dir helfen. So, das war unser Exklusivinterview, nur bei Paper Jam, dem Sender mit den interessantesten Hörern, weit und breit. Kommen wir zum Verkehrsservice. Na? So. Also, wir haben einen dicken Stau in Portland vor der Kellen Bridge Exit 2 in Richtung Staunton. Außerdem gibt es stockenden Verkehr in der Fort Staunton auf der Umgehungsstraße in beiden Richtungen und in Portland auf dem Stadtring bei Chinatown. Zwei Unfälle haben wir auch bei den Staunton. Einmal ein Newport am Belleville Park und der zweite in Espatria. Hier ist ein Cabrio mit einem Wagen der Müllerfuhr zusammengeprallt. Versucht das Gebiet weiträumig zu umfahren. Im reichen Viertel Shoreside gibt es keine Verkehrsaufkommen heute, dafür aber eine gute Nachricht. Der Notruf 911 wieder erreichbar. Zur Lage in den anderen Stadtteilen hier der Sprecher von Liberty City Communications, Horst Metallica. Wir sind froh, dass wir innerhalb von 5 Minuten den Notruf in Shoreside wiederherstellen konnten. Unsere Techniker arbeiten fieberhaft daran, dass auch die anderen Stadtteile wieder angeschlossen werden. Es wird spätestens nächste Woche Freitag fertiggestellt sein. Na, wunderbar. Okay, das war der Verkehrsservice. Hört weiter, Paper Tram. Fahrt vorsichtig. Und wenn ihr mal zwischendurch Zeit habt, dann solltet ihr... Ruft uns an 040-605-6605-7353. Labert, was euch gerade einfällt und vielleicht seid ihr dann schon nächste Show dabei. 040-605-6605-7353. Bei Paper Jam, der Unruhe-Show mit dem Unruheherd. Und jetzt die Band und Anspruch im Doppelpack. Faxen 2002 und gleich im Anschluss. Tut mir leid. Hallo, Sie da. Hallo. Ja? Machen Sie mal diese Musik leiser. Geht das? Ja, es geht schon. Dann tun Sie das auch. Ich will Ihre Musik, in Anführungszeichen, nämlich nicht mehr ertragen müssen. Ich komm nicht klar, ich kann's kaum glauben, kann nicht begreifen, was... Paper Jam rockt mit der Band ohne Anspruch. Meine Bitte, denn das ist Weltkrieg 3. Paper Jam, die Unruhe-Show mit dem Unruheherd und... Und wir zwei sind live mit dabei. Musik in Anführungszeichen. Hey, komm schon weit vorbei. Komm, die Welt geht unter und wir zwei sind... Like Musik in Anführungszeichen bei Paper Jam. Die Band ohne Anspruch. Nur bei uns. Ja, außer bei Herrschit Radio auch noch, okay. Und im Internet, aber nur bei uns jetzt, heute und hier, genau. Irgendwas klappt hier gerade nicht. Egal. Übrigens, es gibt wieder einige neue Tracks von der Band ohne Anspruch. Freue dich also auf die nächsten Shows. Das war's leider schon wieder. Paper Jam Folge 4 ist so gut wie zu Ende. Ich hoffe, wir hören das nächste Mal wieder. Und ich würde mich über Feedback von euch freuen. Schickt einfach eine Mail an Studiofeedback oder studiofeedback@yahoo.de oder ruft einfach mal an 040-605-6605-7353 und labert, was ihr gerade auf dem Herzen habt. Egal was. So scheiße, so blöd wie möglich. Danke. So, kommen wir zu den Grüßen. Ich grüße meine Leute in Heidelberg, Speyer, Weinheim, Oftesheim, Mannheim, Eberbach, Neulesheim, Wilhelmsfeld, Schwetzingen und Blankstadt. Grüße an alle, die durch Liberty City rasen, in der Weltstadt Gas geben oder sonst wo. Viel Spaß weiterhin. Ein Gruß geht nach Hannover zu Hardshit Radio, zu DJ Stinkefinger und Johnny Buckmist. Ein Gruß an GTADaily.de, die uns mit ihrem Server supporten, damit ihr die Shows auch weiterhin downloaden könnt. Auf www.paperjam.devu. Danke an GTA Daily. Checkt die Seite mal aus. www.gtadaily.de. Gruß an Ahmed und den Rest der PC Action Crew. Und wie immer, ein Gruß an alle Frauen da draußen. Danke, dass es euch gibt. Ein Dank auch an alle Artists, die uns ihre Tracks zur Verfügung stellen. Wir danken euch. Wer auch geile Musik macht, der meldet sich mal bei uns. Studiofeedback@yahoo.de. Was bleibt mir noch zu sagen? Seit langem mal wieder. Scheißt auf die Leute, die eure Träume kaputt machen. Scheißt auf die Leute, die eure Kreativität blockieren wollen. Und scheißt auf die Leute, die euch nach Schulabschlüssen bewerten. Merkt euch das. So, und außerdem noch ein auf Wunsch unseres Hörers Sascha aus Berlin geht noch ein Gruß raus an Esra. Folgendes soll ich dir sagen. Esra, Sascha liebt dich über alles. Und wenn wir schon mal über Berlin reden. Ich komme aus Berlin, grüße hiermit alle Berliner. Ich komme bald wieder vorbei. Außerdem noch ein Gruß von unserem Hörer an die gesamte Kai-Gang, K-Gang, aus Grimmen. Jetzt sind wir bei endgültig am Ende der Show. Macht's gut, bis nächstes Mal im Monat. Am Mikrofon mit der Unruhe jetzt. Und ihr hört jetzt nochmal Shat Bakari mit dieses Lied. Also, ihr hört nochmal Shat Bakari. Dieses Lied kennt ihr noch nicht. Das war Paper Jam, die Unruhe-Show mit dem Unruhe-Herz. Monatlich auf der PC Action DVD und im Internet auf www.paperjam.devu. Sag mal, was ist heute los? Fieber halt. www.paperjam.devu und gtadaily.de. Paper Jam ist eine Showform. Ja, das ist. Ah, jetzt verstehe ich. Es ist wieder wunderbar gelaufen und ich komme diesmal nicht darum herum, unser wunderbares Federjingle wieder einzuspielen. Bitte sehr. Es war ein Unfall. Aber ich wollte das doch nicht. Es tut mir leid. Ja, ich weiß. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Er hat einen Fehler gemacht. Du bist ein Versager, bist du. Genau. Und deshalb mache ich jetzt auch Schluss. Das war Paper Jam, die Unruhe-Show mit dem Unruhe-Herz. Und die Paper Jam ist eine Show vom Unruhe Network. Unruhig statt unmündig. Yeah, yeah, yeah. Seit Anbeginn der Zeit ist mein Lager durch Millionen von Herzen geflogen. Um es zu finden, wurde ich betrogen. Durch die Drogen ist mein Ich nicht mein Gesicht. Fickt euch alle, die denken, ich wär dicht. Das bin ich nicht. Jeden Tag red ich gegen Mauern, die mir nichts bedeuten. Für die Liebe und für das, was ich schulde meinen Leuten. Lass mich leben, Baby. Lass mich gehen, während ein Haufen Pisser mir versucht zu erklären, was ich zu denken hab. Weißt du nicht, warum? Bist du dumm? Ich kämpfe für das Leben, was Gott versucht, mir zu geben. Grab darum und deswegen werd ich reden, bis mein letzter Atemzug verblasst. Und ich bin mir sicher, ich werd sterben für das, was. Ich werd sterben für das, ich werd sterben das, was. Ah, yeah. Ich werd sterben für das, was. Ich werd sterben für das. Lass mich leben für den Tod und sterben für die Liebe. Alles, was ich wollte, war Respekt. Jetzt bin ich hart gehandicapt, denn mein Leid bricht mir das Rückgrat jede Nacht. wach ich auf und mein Traum ist zerplatzt wie eine Seifenblase. Lehn dich an mich, Baby, und seh zu, wie ich mich gekompräsent mache. Und ich als Nazi straight ins Gesicht lache. Ich hab oft verloren, doch gewonnen innerlich. In meinem Herzen liegt die Pflicht, euch zu sagen, wie es ist. Und es ist, wie es war. Nichts wird sich ändern, denn die scheiß Nazis bleiben stark. Die Entwicklung ist immer noch arm. Amerika scheint mächtig, Bin Laden eher schmächtig. Die Nachrichten sind schwul, doch ich bleib cool und passe auf, wie die Welt sich versucht zu drehen. Wie ihr Leute sterben sehen und alles wegen falschem Stolz. Lasst mich euch erzählen, wie die Macht der Justiz Leute klein aussehen lässt. Wer gewinnt, wer verliert, ist die Frage in dem Spiel, das wir spielen. Alles oder nix, wir riskieren unser Leben für die Chance, einmal richtig abzusahen. Ich hab Angst vor der Zukunft, was sie bringt, bleib noch offen. Gott, bitte hilf mir und nimm mir meine Sorgen. Gott, bitte hilf mir und nimm mir meine Sorgen. Bitte nimm mir meine Sorgen. In der letzten Zeit bin ich nicht mehr so stark innerlich, denn die Teufel in den Spiegeln verfolgen mich. Ich rede gegen Wände, wenn ich euch erklären soll, dass wir unterdrückt und angelogen werden, dass wir Angst haben, uns beschweren. Ich richte meine Gedanken auf mein Volk, wir sind Sünder jeden Tag. Und wenn noch einer anderen glaubt, dann soll er sprechen und mir sagen, was ich tun soll, meinem Volk Gottes Versprechen näher zu bringen und zu rächen, was zu rächen ist. Was ist der Preis und wie hoch soll er sein, den wir bezahlen? Für die Liebe, für das Geld, glaub mir, das Leben ist so hoch. Ich sag dir, denk nach und sieh zu, wie du zum Mann, verschieb nicht alles auf die Nächsten, fang als Erstes bei dir an, das sag ich dir. Denn ich musste schon durch den ganzen Scheiß, als war ich jung. Dann verheizen sie mich an, ich hab mein Leben verpeilt. Keine Träume mehr, es fällt mir schwer, euch das zu sagen. Doch hört mir zu, ich war blind gegenüber den Fakten, paranoid von den Weed. Doch ich sag dir, lebe dein Leben und ich schenk dir dieses Lied. Und ich schenk dir dieses Lied. Denk nach, schenk dir dieses Lied. Sag dir, denk nach, dass dein Leben nicht aus deinem Helm gleiten. Denk nach, leb dein Leben. Checkt unsere Website www.paperchamdev.eu mit Interviews, Links zu den Artists, die aktuelle Playlist und jede unserer Shows zum Download. www.paperchamdev.eu. Und ruft uns an 040-605-6605-7353. Labert, was euch gerade einfällt. Bei Paperjam, der Unruheshow mit dem Unruheherd. www.paperchamdev.eu.